unheimliche Nacht ist zu Ende. Ein neuer Tag beginnt mit einem wunderbaren Sonnenaufgang. Hier oben kann man ihn besonders gut sehen, hier auf der Bank mit den kleinen Lorbeerbüschen. Da hinten ist eine Kapelle. Wenn die Türen aufgehen, kann man bis ins Innere sehen. Jetzt sind die Türen zu, weil Camilla mit ihren Frauen singt und betet. Da hinten, da hinter der Mauer ist das Schloss. Ja, das ist alles jetzt noch nicht da, das kommt später. Aber von den Klippen hier kann man ganz wunderbar das Meer sehen. Und das Meer ist da. Um das Leben ihres Vaters zu retten, hat Camilla eingewilligt, die Gemahlin Zampas zu werden und ist mit ihren Frauen in die Kapelle gegangen, um bei der Jungfrau um Schutz und Hilfe zu bitten. Zampa ist ihr gefolgt. Warum ist er heute so nachdenklich? Er hat doch alles, was er will. Camilla gehört ihm. Ihm, dem berühmten Piraten, dem, wie er selber behauptet, keine Frau widerstehen kann. Welchen Standes sie auch sei und aus welchem Land auch immer sie stamme, er bleibt stets der Sieger. Warum sagt er das sich immer wieder vor? Ja, Camilla ist da. Man kann sie hören bis hierher. Sie bittet um Schutz und Hilfe. Niemand kann sie ihm aus den Armen reißen. Wirklich? Dazu müsste man ihn erst töten. Camilla gehört ihm. Wirklich? Folgt man seinem Befehl und zieht sich zu seiner Trauung anständig an. Und dann das. Ohne es zu merken, gerät er in den Rosengarten. Und bei dem Beet mit den besonderen Züchtungen steht wie aus dem Boden gewachsen eine Frau vor ihm. Rita, meine Frau. Und jetzt hören wir, wie zwei Menschen denken. Ist er's? Ist sie's? Oder doch nicht? Aber na klar doch, das ist das Gesicht. Was soll ich nur machen? Ich will nicht zurück. Oder doch? Besser nicht. Ich erkläre ihn für tot. Und ich kenne sie nicht. Bin verwitwet und lebe vollkommen allein. C'est ma femme, par notre dame, c'est avoir du malheur. Si pleure son amour, je lui tombe, mais j'ai fait son risque à mourir. Si pleure son amour, je lui tombe, mais j'ai fait son risque à mourir. ecco ce che vuol dire, non posso più dire. I tanti sono sera mai. Che sono te? Che sono te? A scena ve pari. Un quasi legge di te. Tu sai che si deve. I mesi si sono te. Tu sai che non ti vedi. Entsteht ganz nebenbei die Rosengartenschlägerei, weil Liebe mit Besitzanspruch gepaart ist oder glattem Bruch. Doch hier weiß keiner mehr, was ist. So ein Mist! Falle! Piraten! Zitronenwäldchen, versucht Alfons zu sagen. Ritter! Ritter versteht nur bruchstückweise, wie Alfons den Piraten ins Netz ging und von ihnen gefangen und gefoltert wurde. Und wie er im letzten Moment den barbarischen Unholden entkommen konnte. Und wie er sie höhnisch sagen hörte, die Grafentochter Camilla, Treue gebrochen, heiratet unseren Anführer. Sie wissen also alles. Camilla hat mir die Treue gebrochen. Camilla! Alfons! Vergebens hoffte ich, der Himmel würde mir diese letzte Prüfung ersparen. Vergebens hofft Camilla, den Fragen ihres Geliebten zu entgehen. Und vergebens hofft Alfons, zu erfahren, warum seine geliebte Camilla ihm bereits einen Tag nach dem Treueschwur die Treue brach. Sie schickt ihn fort. Aus Angst um das Leben ihres Vaters schweigt sie. Oder hat sie andere Gründe, nicht zu reden? Sie schickt ihn für immer fort und nimmt Abschied von ihm und von den Träumen ihrer Jungmädchenzeit. Carmen, votre roi, mais ce que l'est, qui me tue, la cause de moi, mais toi, Camille. Gibt es denn viel zu berichten? Und die beiden hören einander geduldig zu. Doch bleibt ihre Unterhaltung nicht ungestört. Kaum kann Dandolo noch sagen, dass er von den ungebetenen Gästen immer wieder einen Namen gehört hat. Pietro. Pietro, auf den alle warten, weil er einen Brief bei... Für alle sehr wichtigen Brief bei sich hat... Ha! Unterbricht ihn Alfons. Ha, ich hab's! Hör zu! Geh schnell zu meiner Garnison. Ha! Hol dir ein Dutzend Soldaten! Und fange ihn ein, diesen Pietro, und nimm ihm diesen Brief ab, diesem... Pietro! Ich will inzwischen versuchen... Die Hochzeit zu verhindern! Ob ihm das gelingen wird, es wäre höchste Zeit. Denn die neue Hochzeit der schönen Grafentochter hat noch tausendmal mehr Schaulustige angezogen. Frohgestimmte Menschenmassen, soweit das Auge reicht... Schon stürmen die ersten Kinder die Halle. um die Braut zu begrüßen. Sie werden von freundlichem Dienstpersonal nett aufgenommen. Und auch die zahlreichen Abgeordneten der sizilianischen Fischer werden freundlich empfangen. Der Schlosshof wimmelt von froh gestimmten Menschenmassen, soweit das Auge reicht. Froh gestimmte Menschenmassen, soweit das Auge reicht. Sie werden gleich alle den geheimnisvollen Bräutigam mit Jubelgesängen empfangen und die Braut mit Freudentänzen. Und keiner bemerkt den steinernen Gast, der sich unter die Tanzenden mischt. Oder bildet Zampa sich nur ein, dass die Braut aus Marmor ihn zum Tanz holt? Und was ist mit dem Brief von Pietro? Für Zampa, dem all diese Hunderte von Menschen zujubeln werden. Das sind noch nicht alle, der Rest kommt später. Inzwischen hilft uns der Chor aus. Changement.